Kapitel 5 Ein Platz nur für David. Am nächsten Tag schläft David nicht lange. Seine Geschwister und Sophia sind so laut, sie spielen Verstecken. David hat sofort wieder schlechte Laune. Nicht mal beim Frühstück hat er seine Ruhe. Da hat er eine Idee. In der Mitte des Sees gibt es eine Insel. Sie ist weit weg, aber nicht zu weit. David kann sehr gut schwimmen. Er zieht sich seine Badehose an und geht an den See. Dann schwimmt er zur Insel hinüber. Seine Kleidung nimmt er in einer wasserdichten Tasche mit. Auf der Insel ist es ganz ruhig. Nur die Vögel singen. David legt sich in den Sand und schließt die Augen. Jetzt hört David eine Stimme. Oh nein, das ist Sophias Stimme. Und nun reden auch andere Kinder. David reißt die Augen auf und schaut auf den See. Hilfe! Seine Brüder und Schwestern und Sophia sitzen in einem Boot. Sie fahren zur Insel. Auf zur Insel! Das wird lustig! Ja, das wird toll. Ich wollte immer schon mal zur Insel. Fahr schneller, Sophia. Ich freue mich schon so. Schneller geht es nicht. Ich bin doch keine Maschine. David schaut auf das Wasser. Das Boot ist langsam. Aber in einer halben Stunde werden seine Brüder und Schwestern hier sein. Was soll er machen? Soll er nach Hause zurückschwimmen? Oder soll er sich auf der Insel verstecken? David hat eine Idee. Er will sich auf der Insel verstecken. Dann will er Sophia und seine Geschwister erschrecken. Sie werden schreien und heulen und weinen. Das wird sehr lustig. Jedenfalls für David. David schaut sich um. Auf der Insel gibt es ein paar Bäume. Ein Baum ist sehr hoch und er hat sehr viele Blätter. Das ist ein gutes Versteck. David klettert auf den Baum. Dann setzt er sich zwischen die Blätter. Niemand kann ihn sehen. Nun kommen seine Geschwister und Sophia auf der Insel an. Sophia zieht das Boot an den Strand. Endlich sind wir da! Jetzt habe ich Hunger! Und ich habe Durst! Kommt, wir essen etwas! Da vorne ist ein schöner Baum! Da machen wir unser Picknick!